Wien 2, Praterstraße 37. Wohnhaus von Eliezer Lebschall und Gisela Schall. Eliezer Lebschall ist als junger Mann mit seiner Schwester Erna in die USA ausgewandert. Sie haben in St. Louis und in New York gelebt. Es hat ihnen nicht besonders gefallen, und so sind sie nach einigen Jahren nach Wien zurückgekehrt, wo er seine erste Gattin geheiratet hat. Er wurde Vater von 3 Söhnen, Dr. Edward, Heinrich und Dr. Alexander Schall. Anscheinend war er wohlhabend genug, um das Wohnhaus Praterstraße 37 käuflich zu erwerben, wo er mit seinen Söhnen und deren Familien lebte. Das Haus wurde im Krieg beschädigt und wurde erst circa 1982 verkauft. Dr. Edward, Dermatologe, hatte seine Ordination im ersten Stock. Dort hatte Eliezer auch seinen Schneiderbetrieb, einen Straßenladen, den er mit seinem Sohn Heinrich, meinem Schwiegervater, führte. 1914, zu Beginn des Ersten Weltkrieges, kaufte er die Wohnungseinrichtung des englischen Gesandten, die später auch in die USA verschickt wurde. Sie ist dort Teil der Einrichtung der Wohnung, in der ich, mein Gatte Felix ist leider schon verstorben, noch immer lebe. 1933 starb Eliezers Gattin. Sie ist am Zentralfriedhof begraben. Danach vermählte er sich wieder, mit einer sehr tapferen Frau, die mit ihm das Schicksal vieler Wiener Juden geteilt hat, obwohl sie alleine zu ihren Kindern nach Italien hätte ausreisen können. Eliezer Lebschall und seine Frau Gisela wurden gezwungen, ihre Wohnung zu verlassen und in eine Sammelwohnung in der Pfeffergasse 2 zu ziehen. Sie sind am 20.06.1942 nach Theresienstadt deportiert und am 19.09.1942 in Treblinka ermordet worden. Zum Glück ist es den 3 Söhnen gelungen, auf Umwegen in den USA zu landen, wo sie bis zu ihrem Lebensende zufrieden lebten. Sophie Burghauser-Schall.